Caroline, Caroline Cherie, so verliebt wie in sie war ich nie. Könnt ich's einmal nur wagen, Ihnen zu sagen, wie, das wäre schön. Caroline, Caroline Cherie, es ist viel mehr als nur Sympathie. Meine zärtlichen Sorgen, abends und morgens früh, möchte ich gestehen. Wann geben Sie nur meinem liebenden Herzen Gelegenheit? Die Tage vergehen und damit die selige Maienzeit. Caroline, Caroline Cherie, jede Stunde erwarte ich Sie, um es endlich zu wagen, Ihnen zu sagen, wie, das wäre schön. Wie die Sonne nur ihren Schatten zeigt, wie der Apfelbaum seine Zweige neigt, wie der Silbermond folgt der ewigen Spur, so lenkt auch mich die Natur. Attention, attention à la vie, le bonheur n'est pas infini. Caroline chérie, vite il s'enfuit. Caroline, Caroline chérie, que fais-tu des amis? Tu les vois puis tu les oublies. Caroline chérie, et tu souris. Ton cœur est trop grand, tu le sais, tes amants trop nombreux pour toi. Parmi tes amours envolés, réponds-moi, aimais-tu parfois? Caroline, Caroline chérie, jede Stunde erwarte ich sie, um es endlich zu wagen, ihnen zu sagen, wie das wäre schön.